Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute wird die Sendung sehr menschlich. Es wird um Beziehungskrisen gehen, Konfliktpotenzial. Wie kann man in einer Beziehung gewisse Krisen bewältigen? Es wird darum gehen, ob zwei Partner sich finden und für immer miteinander verschmelzen oder ob sie sich irgendwann trennen und einander gegenseitig die Alimente wegreißen. Nee, keine Angst. Nicht, dass Sie denken, Sie sind hier in irgendeinem falschen Kanal gelandet. Es geht schlicht und ergreifend um die Tatsache, dass Galaxien äußerst soziale Wesen sind und selten, um nicht zu sagen, fast überhaupt nicht alleine auftreten. Es geht um die Frage, begegnen sich Galaxien? Haben die irgendwas miteinander zu tun? Tun die was einander? Galaxien sind Sterneninseln. Und wenn zwei Galaxien sich begegnen, dann passiert da was. Und was da passiert, das können Sie in dem Bild hier sehen. Da passieren nämlich Dinge, die man nach menschlichem Ermessen eigentlich gar nicht so richtig in den Griff kriegen kann. Was Sie auf dem Bild sehen, sind zwei Spiralgalaxien, die längst ihre Form verloren haben. Zwei Scheiben, die einander gegenseitig völlig durchdringen. Und man sieht vor allen Dingen diese langen, sehr, sehr langen Gasstreifen. Das ist bereits das Zeichen, dass diese beiden Galaxien in eine größere Beziehungskrise getreten sind. Die reißen sich nämlich gegenseitig momentan quasi das Gas heraus. Und das, was in der Mitte dieses ganz helle ist, das waren früher mal zwei einzelne Galaxien, die miteinander einen riesigen Tanz tanzen. Einen gewaltigen Tanz, einen Tanz, der so gewalttätig ist, dass sie in einigen 100 Millionen Jahren als Sternsysteme alleine gar nicht mehr existieren werden, sondern wahrscheinlich als große elliptische Galaxie übrig bleiben. Oder als etwas ganz, ganz, ganz, ganz Merkwürdiges, was völlig ohne wirkliche richtige Form ist. Was passiert da? Was passiert, wenn zwei Galaxien so nah aneinander kommen, dass sie sich gegenseitig das Gas herausreißen, das ganze Sternfamilien auf einmal eine Galaxis verlassen? Welche Kräfte sind da am Wirken? Und das gehört zu den neuesten und wirklich modernsten Erkenntnissen der Astronomie, dass Galaxien zunächst einmal fast immer, und wirklich die Betonung liegt auf immer, nicht auf fast, sondern immer, in Gruppen entstehen. Nirgendwo entsteht eine Galaxie für sich. Warum? Das liegt daran, wie Galaxien entstehen. Galaxien entstehen auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, nämlich dadurch, dass leuchtende Materie, also das Material, aus dem Sie und ich bestehen, in diese Gravitationstöpfe, in diese Schwerkrafttöpfe der dunklen Materie reinfällt, anfängt sich zu drehen, es bilden sich Gaswolken, es bilden sich Sterne und dann in diesen großen Scheiben bilden sich die großen Rührlöffel, diese Spiralarme. Und diese großen, diese ursprünglichen großen Töpfe der dunklen Materie, wo wir ja nicht wissen, ich habe es Ihnen ja schon x-mal erzählt, wo wir ja nicht wissen, was es eigentlich ist, da bilden sich nicht nur eine Galaxie, da bilden sich gleich mehrere. Zum Beispiel hier jetzt unser Fall, also die Milchstraße. Die Milchstraße ist nicht alleine, sondern wir haben eine ganze Reihe von kleinen Zwerggalaxien in unserer Nähe, wie zum Beispiel die Magellanschen Wolken. Die Magellanschen Wolken werden Sie nicht kennen, wenn Sie noch nicht auf der Südhalbkugel der Erde gewesen sind. Denn die Magellanschen Wolken wurden von Ferdinand Magellan entdeckt, als er die Erde zum ersten Mal umkreiste mit seinem Segelschiff. Die Magellanschen Wolken sieht man nur am Südhimmel. Die Magellanschen Wolken sind zwei kleine Zwerggalaxien. Die sehen schon sehr merkwürdig aus. Die sehen zerzupft aus, zerzaust sehen die aus. Das sind so zwei kleine Dinger, der eine ist 150.000 Lichtjahre von uns entfernt. Und zwischen diesen Magellanschen Wolken und der Milchstraße gibt es ein Band von neutralem Wasserstoff. Also neutraler Wasserstoff ist Wasserstoff noch mit Elektronen, also nicht ionisiert, sondern neutralem Wasserstoffgas. Und dieses Wasserstoffgas kann man wunderbar sehen in der Radiostrahlung, in der 21-Zentimeter-Linie. Und dieses Band, das da von den Magellanschen Wolken zu unserer Milchstraße führt, ist ein Zeichen für die Gezeitenwechselwirkung, die diese beiden Zwerggalaxien, es gibt nämlich auch noch ein Band von Wasserstoff zwischen der kleinen Magellanschen Wolke und der großen, diese Bänder sind Zeichen dafür, dass die Schwerkraft an diesen Galaxien gezogen hat. Einige von ihnen, von diesen Zwerggalaxien, sind längst in der Milchstraße verschwunden und diesen beiden Kameraden, nämlich den Magellanschen Wolken, wird es wahrscheinlich eines Tages auch so gehen, die werden von der Milchstraße einfach geschnappt. Also so viel zum Thema Beziehungskrise. Offensichtlich kann es bei Galaxien passieren, dass der eine das andere Teil völlig verschluckt. Man spricht auch schon fast von Kannibalismus unter Galaxien, dass also eine Galaxie die andere wirklich komplett vereinnahmt und nichts mehr ist von ihr zu erkennen. Das scheint also in unserer ja, Milchstraßenumgebung der Fall zu sein. Die lokale Gruppe, das ist also der etwas schon mittelbare Bereich, also zum Beispiel die Andromeda, die nächste Galaxie, gehört mit der Milchstraße zusammen zur lokalen Gruppe. Und in diesem Feld von lockeren Feld von Galaxien gibt es also eine ganze Reihe von Zwerggalaxien, diese kleinen Gruppen, und diese großen Brocken wie Andromeda, so eine schöne Spiralgalaxie wie unsere Milchstraße, und die Milchstraße selber. Die beiden sind sozusagen die großen Teile, und selbst die beiden wechselwirken miteinander. Jetzt will ich Ihnen einen erzählen. Obwohl die Milchstraße und Andromeda 2,25 Millionen Lichtjahre voneinander entfernt sind, spürt die eine was von der anderen. Also mit anderen Worten, Andromeda kommt auf uns zu. Im Gegensatz zu all den Erkenntnissen, die man vom großen Universum hat, das alles sich ausbreitet, kommt Andromeda auf uns zu. Ja, in 4 Milliarden Jahren ist Andromeda hier vor der Haustür. Ja, aber keine Angst. Die Renten sind sicher, 4 Milliarden Jahre, da haben wir noch viel Zeit. Wenn zwei Galaxien sich also so durcheinander durchdringen, dann müssen Sie sich jetzt nicht vorstellen, dass das so ist, wie wenn zwei Autos aufeinander donnern. So, bam, nee. Sondern, wenn zwei Galaxien sich durchdringen, dann ist das vor allen Dingen eine Wechselwirkung über das gesamte Schwerkraftfeld. Jede Galaxie hat ja eine Schwerkraft und dieses Feld bewegt sich mit der Masse mit. Jetzt sind die Räume zwischen den Sternen sind ja sehr groß. Wenn Sie sich mal überlegen, hier der nächste Stern, wie heißt die Sendung hier? Ach ja, Alpha Centauri, ist ja gut 4 Lichtjahre von uns entfernt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, da laufen zwei Scheiben durcheinander durch, wo der mittlere Sternabstand 4 oder 10 oder 20 Lichtjahre ist. Diese beiden Scheiben, die laufen einfach so durcheinander durch. Die merken sich gar nicht. Da wird nicht ein Stern mit dem anderen zusammenstoßen, ja? Nie im Leben. Sondern das, was da gespürt wird, ist das gesamte Gravitationsfeld. Und das macht die Wechselwirkung von Galaxien so unglaublich interessant. Wenn also so zwei Schwerkraftfelder aneinander ziehen, ja, dann reißen die sich gegenseitig das Gas heraus. Und noch was anderes, sie führen dazu, diese Gaswolken oder diese Gasbrücken führen dazu, dass Sterne auf einmal zwischen den Galaxien entstehen können. Ja, wenn Sie also große Gasmengen haben, wie zum Beispiel bei diesen zwei wechselwirkenden Galaxien hinter mir, diese großen Gasbrücken, in diesen Gasbrücken können Sterne entstehen. Und in dem Wechselwirkungsgebiet selber, in dem nur noch das Gas von beiden Galaxien sozusagen gemeinsam in einen Trichter geworfen wird, da können auf einmal zwischen den Galaxien Sterne entstehen. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz merkwürdige Effekte. Und das Allertollste ist, wenn also jetzt die Wechselwirkung von zwei Galaxien nicht so drastisch ist, dass die sich durcheinander durchdringen, und sich gegenseitig völlig das Gas entreißen, dann kann es sein, zum Beispiel, nehmen wir mal an, das hier ist jetzt eine Galaxie und die andere saust in einem Abstand von ein paar hunderttausend Lichtjahren an der vorbei. Dann wackelt die Bewegung dieser Galaxie, wackelt an dieser Galaxis was rum. Dann fängt die an zu zittern und das Zittern führt dazu, dass das ehemals auf einer stabilen Bahn sich befindende rotierende Gaswolke, dass dieses Zittern diese Gaswolke nach innen sausen lässt. Na, sausen kann man nicht sagen, aber es sind ein paar 10 Kilometer pro Sekunde. Und auf diese Art und Weise fängt das Gas sich im Innern einer Galaxie an zu versammeln. Also, nur durch die Wechselwirkung, dass der eine hier entlang gelaufen ist, wird bei dem hier was verursacht. Erinnern Sie sich, was das für ein Effekt ist? Waren Sie schon mal an der Nordsee? Sie kennen das doch. Man kommt zur Nordsee und das Wasser ist immer weg. Ist klar, weil der Mond an der Erde so zieht wie die Erde am Mond. Die Sache mit Ebbe und Flut. Und genau die gleiche Gezeitenwirkung wie zwischen Erde und Mond spielt sich zwischen zwei Galaxien ab. Die eine Galaxie induziert eine Ebbe oder eine Flut, je nachdem. Das ist natürlich kein Wasser in der Galaxie, das ist Quatsch. Sondern das, was wir hier als Wasser haben, ist das Gas. Es gibt also quasi eine Gasflut. Also das Gas fängt an, sich wie eine Welle zu bewegen und fängt an, ins Innere dieser zweiten Galaxie hinein zu spiralieren. Und auf diese Art und Weise Sternentstehung im Innern unglaublich anzutreiben. Da entsteht enorme Sternentstehungsgebiete. Galaxien können dabei förmlich auseinanderfliegen. Also stellen Sie sich mal vor, in einem Abstand von 500.000 Lichtjahren, ne, saust hier außen eine weg, vorbei, dann fängt die auf einmal ein paar Millionen Jahre später an zu glühen, wie ein Feuerwerk. Baff! Warum? Weil das Gas in dieser Galaxie nach innen geflogen ist. Es brauchte eine Weile, um Wolken zu bilden. Und dann entstanden schlagartig sehr, sehr viele Sterne. Und durch diese unglaublich starke Sternentstehung im Innern, ja, werden Elemente, Sie erinnern sich, die Supernovae fangen ja an, die Elemente wieder in den interstellaren Raum zu treiben. Dieser Sternentstehungsausbruch im Innern, heute häufig als Röntgen in der Röntgenstrahlung zu sehen. Und die Elemente der Supernova-Explosion, die damit zusammenhängen, werden ins interstellare Medium zurückgeschickt. Und auf die Art und Weise werden neue Elemente in die Scheiben von anderen Milchstraßen gebracht. Das geht so weit, dass das intergalaktische Medium, also der Raum zwischen den Galaxien, angereichert ist mit schwerem Material. Also man muss sich das mal überlegen. Ich meine, dass schwere Elemente, also Sie wissen Bescheid, schwere Elemente heißt alles jenseits von Helium, dass schwere Elemente in einer Milchstraße zu finden sind, kein Thema, klar. Ist ja klar, Supernovae, die explodieren, verteilen ihre Elemente im interstellaren Raum, geschenkt. Aber wie kann es sein, dass in einem Abstand von mehreren Millionen Lichtjahren von Galaxien weg, also mitten im Nix, sich zum Beispiel Eisen findet? Wie kommt das dahin? Ja? Nun, das kommt nur deswegen dahin, weil es ab und zu bei wechselwirkenden Galaxien solche massiven Sternentstehungsausbrüche gibt. Sie merken schon, ich spreche auch gleich aus, dass die Elemente wirklich mit hoher Geschwindigkeit aus dem Innern einer Galaxie herausgeschossen werden. Und manchmal wird es ganz schlimm, manchmal saust das Gas so schnell ins Innere einer Galaxis, dass sich gar keine Sterne bilden, sondern im Innern einer Galaxis bildet sich ein riesengroßes schwarzes Loch. Also sehr, sehr viele Sterne auf einmal, die schlagartig zum schwarzen Loch zusammen, wie soll man sagen, verdampfen förmlich. Die sind so eng beieinander, diese Sterne, dass sie zum schwarzen Loch werden. Wir haben inzwischen etliche von diesen Fällen. Es gibt ehemals wechselwirkende Galaxien, da ist überhaupt kein Gas mehr drin. Da sitzt nur noch in der Mitte, blub, ein schwarzes Loch von 3 Milliarden Sonnenmassen, ist, glaube ich, der momentane Rekord. Für die Galaxienentwicklung aber ist es ganz wichtig, dass wir heute Folgendes wissen. Und das wissen wir nur deswegen, weil wir diese Beziehungskrisen zwischen den Galaxien eben inzwischen sauber untersucht haben. Wir kennen die Fälle von Scheidung, wir kennen aber auch die Fälle, wo sich Galaxien verschmolzen haben und gemeinsam eine große elliptische Galaxie gebildet haben und für immer zusammenbleiben. Aber meistens gibt es irgendwelche Scheidungsfälle, wo man sich dann wieder trennt, auseinanderreißt und so weiter. Diese ganze Dynamik der Wechselwirkung, der Beziehungen zwischen Galaxien führt zu folgendem Bild. Früher heißt wirklich viel früher, als die Milchstraße gerade am Entstehen war, da gab es in dem Volumen, in dem heute sich die Andromeda-Galaxie und die Milchstraße befinden, gab es Tausende von Zwerggalaxien, Tausende, die alle entweder von der einen, nämlich von Andromeda, oder von der anderen, nämlich unserer Milchstraße, einfach vereinnahmt wurden. Und dadurch wuchsen diese Galaxien zu immer größeren und größeren Aggregaten an. Also die Welt am Anfang bestand im Wesentlichen aus diesen kleinen, hibbeligen Zwerggalaxien. Wenn Sie also mal in Australien sind und gucken sich am Himmel um, dann sehen Sie also die große Magellanische Wolke. Das war sozusagen ein Baustein der Galaxien im frühen Universum. So hat das angefangen und nur dadurch, dass also einige sehr rabiat mit ihrer Umgebung umgegangen sind, wie das in Beziehungen so ist, haben sich die großen Galaxien gebildet. Aber Sie wissen ja, zwischen den Galaxien ist es wie zwischen den Menschen, denn das am meist benutzte Körperteil zwischen den Menschen ist der Ellenbogen. Tschüss.